Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Das Urteil von Kinogängern und Kritikern ist einhellig. Groß, groß, ganz groß. In seiner Generation einzigartig. Robert De Niro. Ein Gigant des Method Acting. Ob in Die durch die Hölle gehen, Taxi Driver oder. De Niro hat Filmgeschichte geschrieben. Zweimal wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet. 1943 in New York geboren, wird er heute 75 Jahre alt. Der Mime, der Pate war, der Travis Bickle war, der Al Capone war, all das war ja aber eben wahr. Genau. Hartwig Tegeler hat ihm geschrieben. Lieber Robert De Niro, ich weiß, das ist ein Klischee, fast peinlich. Ich gebe zu, dass ich dieses hier... You talking to me? You talking to me? Aus Taxi Driver. Hey, mit wem redest du? Redest du mit mir? Who the fuck do you think you're talking to? Naja, dass ich das auch schon mal so ein bisschen gespielt habe. Nicht mit bloßem Oberkörper und Irokesenschnitt vor einem Spiegel, aber diese Aggression, die sie da aus dem Taxifahrer rausgeholt haben, bevor er um sich ballerte auf seinem Kreuzzug in Taxi Driver, das war eine Lust zu sehen. Und dies im geheimen Kämmerchen nachzuspielen und zu fühlen ebenso. Ich habe immer gespürt, dass es um mehr ging als einen Taxifahrer und Vietnam-Veteran in New York, sondern um einen Menschen, dessen dunkle Abgründe sie vor uns, ja vielleicht besser für uns, zwecks Selbstschau offenbarten. Dass das dann zum De Niro-Klischee wurde, gut, ist nicht ihre Schuld. Aber ich meine im Nachhinein, Martin Scorsese schon verstanden zu haben, dass der sie nach Taxi Driver zu seinem Stammschauspieler machte. Und auch, warum Harvey Keitel, der ja noch 3 Jahre vorher in Hexenkessel die erste Hauptrolle spielte, bei Scorsese dann erst sehr, sehr viel später wieder auftauchte. Erinnern kann ich mich auch, dass ich 1990 mit ein paar Kumpels aus Scorseses Goodfellas mit ihnen in der Hauptrolle kam und wir uns mächtig in die Futten kriegten, ob das nun eine Legitimation der Mafia war oder ein kritischer Blick auf die Gangster. Ich war natürlich der Meinung, kritischer Blick. Sicher bin ich mir heute nicht mehr so ganz. Auf alle Fälle fand ich ihr Regiedebüt 93 sehr schön, diese Geschichte über einen Jungen, seinen Vater und seinen Ersatzvater, den Mafioso. In den Straßen der Bronx spielte, klar, wo sonst, in ihrem New York. Eine wunderbar inszenierte Geschichte, fast zart, berührend. Die Geschichte, aber auch ihr Spiel. Dass sie sich später politisch äußerten, als ein Mann, der Demokratischen Partei nahesteht, mit ihrem Fuck Trump. I'm gonna say one thing. Fuck Trump. Gut. Dass sie nach 9/11 im traumatisierten Big Apple das Tribeca Filmfestival ins Leben gerufen haben. Verbeugung. Scorsese hatte ja ab 2002 mit Gangs of New York Leonardo DiCaprio zu seinem neuen Stammschauspieler gemacht. Wenn ich nun aber sehe, was sie nach Casino, der damals vorerst letzten Zusammenarbeit mit Scorsese 1995, dann noch gespielt haben, Dienst nach Vorschrift vor der Kamera machten, tja, der Mythos bröckelte. Ich wollte es anfangs nicht glauben, aber am Ende habe sogar ich begriffen, dass ihr Satz, sie schliefen bei ihren eigenen Filmen ein, nun, mir ging's da irgendwann auch nicht mehr anders. Also, das mit dem Label, größter Schauspieler ihrer Generation, das traf, keine Frage, einmal auf sie zu. Dass sie irgendwann keine Lust mehr hatten, sich wie seinerzeit bei Scorsese in Wie ein wilder Stier 30 Kilo drauf zu futtern oder irgendeinen anderen ausgefeilten Method-Acting-Kram zu machen, das kann ich schon verstehen. Aber muss es dann wirklich so ein Filmzeug sein wie Dirty Grandpa? Wie gesagt, 95 mit Casino. Das war ein Bruch. Ich hoffe, dass Scorseses und ihr neuer Film The Irishman, der 2019 ins Kino kommen wird, was für eine Wiedervereinigung. Ich hoffe mit meinem ganzen Kinoherzen, dass dieses Gangster-Epos sie nun endlich wieder einmal in einer großen Rolle zeigt. Wobei ich mich erinnere, dass sogar sie zugegeben haben, dass auch ein Schauspieler auf ihrem Level Schwierigkeiten hat, große Rollen zu finden. It's very hard to find a good part that also complements a story and vice versa. A good character. Ja, eine Figur, ein Charakter, der Tiefe hat und der ihnen, auch wenn es lange her ist, die Möglichkeit gab, die Leinwand zu sprengen. Aber egal, wie es kam, das, was wir gesehen haben von ihnen in den großen Zeiten, es bleibt, egal, was dann danach kam. Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag.